Aber selbst wenn man es in einen neuen Raum schafft und dort die Schritte schnell genug lernt, selbst wenn man viel Geld für das neue Outfit ausgibt und sich dem Rhythmus der anderen fast perfekt anpasst, wird es Momente des Stolperns geben, des Ertapptwerdens. Irgendetwas, das einen als Eindringling enttarnt. Man bleibt am Rand des Raumes, denn es ist besonders schwierig, dorthin vorzudringen, wo der Tanz besonders synchron funktioniert, die Mitte des Raumes. Erstmal muss man ein Netz spannen, andere kennenlernen, ihnen sympathisch sein. Wer schon viel soziales Kapital mitbringt, der muss dabei natürlich weniger strategisch denken als Menschen, die ärmer sind. Die Arbeitslosen sind diejenigen, die aus allen anderen Räumen hinausgedrängt werden. Sie tanzen nicht, sie sitzen herum. Ihr Raum ist der, in dem keiner sein will. Der Raum, vor dem alle Angst haben. Wobei, in Bourdieus Diagramm der sozialen Positionen kommen Arbeitslose gar nicht vor. Er hat sie gewissermaßen vergessen. Vielleicht stehen sie doch eher draußen vor der Tür des großen Gesellschaftsbungalows und wissen, dass alle Tänze zu schnell für sie sind, jede Kleidung zu teuer. Sobald sich ein Kellerfenster öffnet, würden sie natürlich trotzdem einsteigen und versuchen, sich hineinzuschummeln, egal wie oft sie es schon versucht haben.